Abschnitt 15 aus Berlins Drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Nicht weniger wie die Bälle sind auch die Herrenabende besucht, theaterartige Veranstaltungen, welche von Zeit zu Zeit von Urningen für Urninge gegeben werden. Gewöhnlich sind sämtliche auftretenden Künstler Zwischenstufen. Besonders beliebt ist es, berühmte Literaturwerke homosexuell zu parodieren, und es erregt nicht geringe Heiterkeit, wenn die Engeln als Marthe Schwertlein, die Harfenjule als Salome oder gar Schwanhilde als Maria Stuart, Königin Elisabeth und Amme in einer Person auftritt. Außer den Restaurants gibt es in Berlin auch Hotels, Pensionate und Badeanstalten, die fast ausschließlich von Homosexuellen besucht werden. Dagegen habe ich ein von Pastor Philipps neuerdings, wie bereits früher erwähntes, Berliner Gemeinschaftshaus der Homosexuellen bisher nicht ermitteln können. Die Homosexualität in Badeanstalten ist in Berlin bei weitem nicht so verbreitet wie in anderen Großstädten, namentlich in St. Petersburg und Wien. In der österreichischen Hauptstadt befindet sich ein Bad, das durch den ganz außerordentlich starken Zusammenfluss von Homosexuellen an bestimmten Tagen zu gewissen Stunden einzig dastehen dürfte. In Berlin weiß ich von 4 mittelgroßen Badeanstalten, die nur von homosexueller Kundschaft leben. Auch einige Schwimmbassins sind zu bestimmten Tageszeiten Treffpunkte der Homosexuellen. Vielfach sind in diesen Anstalten, ebenso wie in den Restaurationen und Hotels, der Besitzer oder ein Angestellter homosexuell. Dieselben sind ursprünglich meist nicht in der Absicht gegründet, urnische Bekanntschaften zu vermitteln oder gar der Unzucht Vorschub zu leisten, im Sinne des Paragraphen 180 Reichsstrafgesetzbuch. Vielmehr hat es sich allmählich herumgesprochen, dass der Eigentümer oder der Oberkellner oder ein Masseur so ist, worauf sich dann viele Urninge dorthin ziehen, weil sie sich dort ungenierter fühlen. Die Besitzer sind sich oft gewiss nicht darüber klar, dass sie dabei Gefahr laufen, mit dem Kuppelei-Paragraphen des Strafgesetzbuches in Konflikt zu geraten. Vor kurzem erregte ein Prozess wegen homosexueller Kuppelei ziemliches Aufsehen, der gegen einen alten Oranier angestrengt wurde, welcher mit einem Freunde im Westen der Stadt ein Pensionshotel führte, das überwiegend von homosexuellen Damen und Herren aufgesucht wurde. Trotzdem die Angeklagten, meines Erachtens nicht mit Unrecht, darauf hinwiesen, dass sie keine höheren Preise forderten und erhielten, wie sie in ähnlichen Etablissements üblich sind, ferner, dass sie sich nicht befugt hielten, zu kontrollieren, was ihre Gäste, zu denen ein vielgenannter Reichstagsabgeordneter gehörte, auf ihren Zimmern mit ihren Besuchern täten, wurden beide zu einer Gefängnisstrafe von einem Monat verurteilt. Einer wie viel größeren Gefahr setzen sich die Hotelwirte aus, bei denen sich für wenige Stunden die männlichen Prostituierten mit ihren Herren einfinden, sowie die urnischen Absteigequartiere, deren es in Berlin eine ganze Anzahl geben soll. Diese Quartiere sind eine unmittelbare Folge der durch den Paragraphen 175 geschaffenen Verhältnisse. Sie werden besonders von Oraniern vornehmer Gesellschaftskreise, auch viel von oranischen Offizieren auswärtiger Garnisonen benutzt, die sich aus wohlbegründeter Furcht, Erpressern, Verbrechern oder Verrätern in die Hände zu fallen, an diese Vertrauenspersonen wenden, die ihnen etwas ganz Sicheres besorgen sollen. In Brüssel wurde in diesem Sommer ein Schuhmacher mit seiner Frau verhaftet, bei dem man zahlreiche Albums mit Fotografien vorfand, die den Nachfragenden zur Auswahl vorgelegt wurden. Ähnliches kommt auch in Berlin vor. Wie mir verbürgt mitgeteilt wurde, gibt es Vermittler, bei denen sich Herren mündlich und schriftlich, ja sogar telegrafisch, Personen unter Angabe aller möglichen fetischistischen Liebhabereien bestellen, einen Kürassier mit weißen Hosen und hohen Stiefeln, Männer in Frauen und Frauen in Männerkleidern, einen Bierkutscher, einen Steinträger in Arbeitsanzug, ja sogar einen Schornsteinfeger. Fast alle finden dann zu der bestimmten Stunde das Erbetene vor. Auch für urnische Damen existieren ähnliche Vermittlungslokale. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.